Es die Sonne so schön, so schön. Rose Marie, wie wär's, wenn wir heute spazieren gehen? Rose Marie, zu zweien allein im Walde zu sein, was könnte wohl heute noch schöner sein? Rose Marie, Marie, Rose Marie, Rose Marie, Marie, Rose Marie. So komm, liebes Mädel, zum grünen Hain, Rose Marie, lass unter den Bäumen uns glücklich sein, Rose Marie. Das Leben ist kurz und die Welt ist so schön, wer weiß, ob wir morgen uns wiedersehen. Rose Marie, Marie, Rose Marie, Rose Marie, Marie, Rose Marie. Und wenn einst die Stunde des Abschieds naht, Rose Marie, dann geh ich allein meinen stillen Pfad. Rose Marie, komm, gib mir die Hand, bald kehr ich zurück. Du goldblondes Mädel, du stets mein Glück. Rose Marie, Marie, Rose Marie, Rose Marie, Marie. Marie, Rose Marie, Rose Marie, Marie.